Das ist das 23. deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Also, ja. Heute ist eigentlich nicht absolut nichts Wichtiges passiert. Außer Libanon gibt's nicht mehr, Irak gibt's nicht mehr, Afghanistan gibt's nicht mehr, USA gibt's nicht mehr, Deutschland gibt's bald auch nicht mehr, die Welt gibt es bald nicht mehr. Aber vorher habe ich noch eine direkte Live-Schaltung zu meinem Außenreporter Harald. Ja, also ich stehe jetzt hier vor einem Gebäude, das total kaputt ist. Und da ist irgendwie wohl was passiert. Harald, ich verstehe Sie ganz schlecht. Sie stehen vor einer Schokoladenfabrik? Ich stehe vor einem Gebäude, was total kaputt ist. Harald steht vor einer Schokoladenfabrik. Alles klar, Harald... Total kaputt! Alles kaputt hier! Das sieht total scheiße aus! Harald, richten Sie mal Ihr Mikrofon neu in die richtige Richtung. Ja, ist alles in Ordnung. Also, ja, ich habe das gerade gerichtet. Es ist... Sehr gut, Harald, sehr gut. Also wo stehen Sie nochmal vor? Ich stehe vor einer Schokoladenfabrik. Ah, Sie stehen vor einer Schokoladenfabrik. Und was ist da nun so Wichtiges passiert? Gar nichts, ich hatte Hunger. Ach so, und hat die Schokolade geschmeckt? Ich war noch nicht drin, also ich werde jetzt gleich mal gucken, vielleicht... Ist ja, da. Dann liefern Sie uns doch mal einen konsequenten Report aus der Schokoladenfabrik. Nein, ich wäre jetzt fürs Wetter. Okay, also machen wir weiter mit dem Wetter. Guten Tag, das Wetter. Also, im Norden ist da so ein Tief, das macht alles kaputt. Und im Süden sieht auch nicht besser aus. Katastrophenalarm über allem. Alles kaputt, morgen und übermorgen ist ja, ja der Bericht für die 3 Tage, die noch folgen. Haha, da folgen gar keine 3 Tage mehr. Haha, alles tot, alles kaputt. Also ja, ich glaube, unser Wetterreporter hat gerade Kermit den Frosch im Hals. Ja, wie sagen wir das denn jetzt? Am besten, also weiterhin wird nichts passieren. Außer natürlich, dass die Welt bald kaputt ist! Ha! Ha! Ha! Das war Ihre Tagesschau. Udo! Das war falsch! Entschuldige. Klasse, Udo.